Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Bevor ich hier die erste starte, erlaubt gewissermaßen, dass ich dir und euch alles Liebe und Gute zu Weihnachten wünsche. Frohe Weihnachten natürlich. Ich hoffe, ihr habt sie bis hierhin gut verbracht und gehe mal so insgeheim so ein bisschen davon aus. Etwas müde vielleicht, randvoll mit Gans, Karpfen, was sonst noch alles an Leckereien gibt, bis hin tonnenweise Marzipan. Man kennt ja diese Spielereien. Nun gut. Ich möchte die heutige Sendung so ein bisschen nach dem Prinzip Bilder einer Ausstellung laufen lassen. Die Bilder kommen natürlich als Musik und die Ausstellung ist gewissermaßen das fast abgelaufene Jahr 2011. Das heißt, ich möchte fast ausschließlich Titel spielen, die aus meiner Sicht es wert sind, mitgenommen zu werden in das neue Jahr, in die Zukunft. Highlights mit anderen Worten. Diesen Titel hier habe ich im fast abgelaufenen Jahr gerne häufiger gespielt, was in dieser Sendung eher selten vorkommt, dass ich Titel häufiger spiele. Aber Fortet, wie ich mich gut entsinnen kann, war im letzten Jahr so etwas für mich wie Man of the Match. Und auch in diesem Jahr haben die Dinge, die er veröffentlicht hat, Hand und Fuß und sind es wert, hier nochmal platziert zu werden. Locked ist der alles überragende Titel von ihm in 2011, den Fortet an das Ende einer Mix-CD platziert hat, die er für den Londoner Club Fabric angestellt hat. Fabric Live 59 ist insofern und nicht nur wegen dieses, sondern auch wegen anderer Tracks meine Mix-CD des Jahres. Und von diesen Mix-CDs gab es ungewöhnlich viele. Fortet, Kieran Hepton, der in der Vergangenheit auch unter anderem mit dem inzwischen verstorbenen Jazz-Schlagzeuger Steve Reed über einige Alben zusammengearbeitet hat und seitdem im Vergleich zu früher ein geschärftes, rhythmisches Outfit seinen Tracks auch gibt. Dieser wunderbare hier, den es im Übrigen jetzt wieder auch als 12er gibt, nachdem das Vinyl zunächst sofort ausverkauft war, kommt so als eine Art Afrobeat Dubstep, wenn man so will. Daher Fortet Locked. Übers ganze Jahr gesehen habe ich diesen Mann möglicherweise mit diversen Tracks aus seinen diversen EPs, dazu tauchte er als Remixer auf, möglicherweise am häufigsten gespielt. Die Rede ist von George Fitzgerald. Oh, 1Live 4. Viele Housetracks in 2011 und nicht erst natürlich seit diesem Jahr stark beeinflusst durch Two-Step, Garage-Musik oder auch, wie wir eben bei George Fitzgerald gehört haben, mit diesen vielen, wie als Endlosschleifer eingebauten Vocal-Snippets durch den neueren Chicago-Style Footwork. Das hier ist Jack Dixon zusammen mit Rick Grant, Muted, der Titel erst wenige Wochen alt. Bei solchen Titeln bin ich doppelt vorsichtig, weil ich immer denke, das spielst du am Ende nur, weil du es noch so gerade im Ohr hast. Aber auch wenn der im Februar des Jahres erschienen wäre, er wäre hundertprozentig heute hier dabei gewesen. Muted, Jack Dixon und Rick Grant. Ja, das ist ja hier eine kleine Nischensendung, manchmal sicherlich auch etwas nerdhaft geraten, dazu am Sonntagabend, wo ich persönlich selten mich so in der Befindlichkeit finde, dass ich hier ein wahres Feuerwerk an hitzigen Elektro-Tracks abbrennen möchte. Gleichwohl kommt Elektro natürlich vor und mein Elektro-Album in diesem Jahr kommt aus Frankreich, stammt von Arno Rebotini, dessen Geschichte zurückgeht bis in die 90er Jahre, wo er mit der großartigen Gruppe Black Strobe teilnahm gewissermaßen an Phänomenen der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Electroclash oder auch schlicht New Wave Electro an sich eben. Black Strobe haben großartige Titel gemacht. Arno Rebotini solo in diesem Jahr. Someone Gave Me Religion heißt sein Album, daraus dieser Titel hier. Arno Rebottini, großartiges Album. Die Dinge verändern sich über ein Jahr und wenn man schauen will, was hat sich denn verändert, dann ist das oft gar nicht so leicht. Die Welt ist so fürchterlich komplex. Eine gute Hilfe kann gelegentlich die Sprache sein. Wie hat sich die Sprache verändert? Denn mit der Sprache versuchen wir ja gemeinhin, das zu verarbeiten, zu benennen und zu erklären, was die Welt uns so an Neuigkeiten gibt. Da ist insbesondere die sogenannte Jugendsprache natürlich sehr kreativ. Das Wort des Jahres innerhalb dieser Kategorie Swag. Mann oder sie hat Swag. Sie hat Ausstrahlung, er kann sich bewegen, er gibt was her. Das ungefähr die Übersetzung. Vor diesem Hintergrund ist es ein unfassbares Wunder, dass es einen Begriff gibt, der ob all dieser ewig neuen Erschütterungen jetzt schon über Jahrzehnte Bestand hält und gewissermaßen wie der Fels in der Brandung dasteht. Die Rede ist natürlich von dem Begriff cool. Meine Güte, was gibt es den schon lange? Und es muss natürlich auch untersucht werden, wer war denn Master of Cool in 2011? Denn es ist nach wie vor wichtig, immer mal zur Seite zu treten, mal die Schnauze zu halten, die Dinge zu betrachten und mal ganz ruhig, cool eben, zu schauen, was passiert da gerade, um dann zu einem Urteil zu kommen. Und sei es nur, dass man feststellt, I like the way you walk. Ich finde die Art und Weise, wie du dich bewegst, ziemlich gut. Hier sind The Donkees. I like the way that you walk. Eine großartige Band aus San Diego in den USA, The Donkeys Born With Stripes, ihr Album erschien in diesem Jahr. Mit großer Überraschung wurde mir im Laufe des Jahres immer mal wieder erzählt, was auf Abitur-Abschlusspartys für Musik läuft. Zu diesen Partys werde ich gewöhnlicherweise ja nicht eingeladen. Ich hörte Dubstep und kam aus dem Staunen offen gestanden nicht heraus. Allerdings bei Nachfragen zeigte sich dann Dubstep mit einer gehörigen Portion Elektro. Diese beiden Styles zusammengeführt zu haben und damit mithin so etwas zu sein wie vielleicht der Newcomer des Jahres, das gebührt einem Mann aus den USA namens Sonny Moore. Er kommt aus Los Angeles, war zunächst Gitarrist und dann Sänger in einer Punkband bei dem Label Epitaph, From First to Last, bevor er dann umsattelte und sich aufs Produzieren verstieg. Er nennt sich auch nicht mehr Sonny Moore, sondern ist mittlerweile bekannt geworden als Skrillex. Sein aktueller Marktwert für die anstehende Festivalsaison in 2012 soll dem Vernehmen nach bei 70.000 Euro liegen. Es gibt so viele Tracks und wirklich gute, die Skrillex in diesem Jahr verfasst hat. Mein Lieblingstrack sieht ihn Seite an Seite gewissermaßen mit einer UK-Rap-Crew, mit der er auch lange in den USA in diesem Jahr auf Tournee war. Die Rede ist von den Foreign Beggars. Ihr Titel Still Getting It featuring Skrillex. Speed in the lane, still getting it. Still getting it, more food, more love, still getting it.

Infos. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. Bombenattentat auf Kirchen in Nigeria. Erklärungen für Himmelsleuchten an Heiligabend und das Wetter morgen trüb und bis zu 11 Grad warm. In Nigeria sind bei mehreren Anschlägen auf Christen mindestens 40 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen starben bei einem Bombenattentat auf eine katholische Kirche in der Nähe der Hauptstadt Abuja. Zu den Anschlägen hat sich die radikal-islamische Gruppierung Boko Haram bekannt. Sie hatte schon im vergangenen Jahr zu Weihnachten Christen angegriffen und mehr als 80 Menschen getötet. Nach Medienberichten haben viele Christen in Nigeria die Weihnachtsgottesdienste vorzeitig verlassen, aus Angst vor weiteren Anschlägen. Bundespräsident Wulff hat in seiner Weihnachtsansprache dafür geworben, an Europa festzuhalten. Europa stehe für die großen Werte der Freiheit, der Menschenrechte und der sozialen Sicherheit. Wir Deutschen haben selber immer wieder europäische Solidarität erfahren und wir sind auch zukünftig solidarisch gegenüber Europa. Der Bundespräsident äußerte sich in seiner Ansprache auch zu der rechtsextremen Mordserie in Deutschland. Wulff sagte, die Menschen müssten sich gegen Fremdenhass, Gewalt und politischen Extremismus einsetzen. Die Ursache für den Lichtschweif, der gestern Abend über Deutschland zu sehen war, ist offenbar geklärt. Experten gehen davon aus, dass er durch glühenden Weltraumschrott entstanden ist. Laut europäischer Weltraumbehörde ESA stammte er von der russischen Sojus-Rakete, die Mittwoch zur internationalen Raumstation gestartet war. Aus Frankfurt berichtet Tobias Lüppen. Der Leiter der ESA-Analyseabteilung für Weltraumschrott, Klinkrath, sagte, er gehe sicher davon aus, dass an Heiligabend die letzte Triebstufe einer Sojus-Rakete zu sehen gewesen sei. Sie sei beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht und dabei in kleine Teile zerbröselt. Die glühenden Teile waren am Heiligabend gegen 5:30 Uhr abends in weiten Teilen Deutschlands und mehreren Nachbarländern zu sehen. Tausende Menschen riefen bei den Behörden an, um das Geschehen zu melden und um die Ursache zu erfahren. Im Südpolarmeer hat eine Rettungsmannschaft das verunglückte russische Fischereischiff erreicht. Sie soll helfen, das Schiff womöglich schon morgen wieder manövrierfähig zu machen. Vor mehr als einer Woche war das Schiff rund 3700 Kilometer südöstlich von Neuseeland mit einem Eisberg zusammengestoßen und leckgeschlagen. An Bord sind 32 Seeleute. Ihnen geht es nach Angaben der Rettungsmannschaft gut. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht kann noch leichter Regen dabei sein. Die Werte gehen runter auf milde 9 bis 5 Grad. Morgen am zweiten Weihnachtstag gibt es dann wieder dichte Wolken. Und vor allem vormittags ist es eher ungemütlich mit etwas Nieselregen. Zum Nachmittag hält es sich Richtung Rheinland aber auch mal auf. Dazu in Bielefeld bis zu 10 Grad. In Krefeld und Kleve ist bei 11 Grad Schluss. Am Dienstag bleibt es trocken bei maximal 9 Grad. Mit einer Meldung, die A45 Gießen in Richtung Hagen ist zwischen Haiger-Burbach und Willensdorf gesperrt. Nach einem Unfall voraussichtlich noch eine halbe Stunde. Im Moment gibt es da einen Kilometer Stau. Eins live. Vier. Das ist richtig, wenn ihr euch später eingeschaltet hast, Schrägstrich habt oder habt, Schrägstrich eingeschaltet hast, dann zunächst auch an dieser Stelle frohe Weihnachten dir und euch allen. Ich habe die Sendung so in An- und Abführung mit Bilder einer Ausstellung überschrieben, weil ich heute so ein bisschen zurückblicken möchte ins Jahr 2011 und die Bilder sind dann natürlich die Musik, die Ausstellung ist das entsprechende Jahr. Kommentarlos habe ich eben noch zwei Titel gespielt, auf die ich natürlich gerne in aller Kürze zurückkommen möchte. Wer im fast abgelaufenen Jahr bei einer Musik oft nicht genau wusste, meine Güte, wie kann man die etikettieren? Was ist das da, was ich höre? Der war im Grunde gut beraten, wenn er im Notfall am Ende des Tages sagte, für mich ist das Post-Dubstep. Genau. Post-Dubstep, ein Begriff, der links, rechts, oben, unten einem, wo immer man ging oder gerade stand, begegnete. Die ursprüngliche Plattform, die sich auf 140 Beats pro Minute bewegt bzw. bewegte, wurde reichlich verlassen, aber ganz bestimmte Ingredienzen von Dubstep natürlich mitgenommen. Die Beats per Minute-Zahl schwankte da irgendwo zwischen 125 und 165. Und in diesem weiten Feld anzusiedeln sind ganz sicher auch die beiden Tracks, die ich da zuletzt gespielt habe. Post, Dubstep eben, alle nur erdenklichen Freiheiten, Einmal haben wir gehört New Age, Remember the Lights. Ein großartiger Titel von einem Artist, der mir bis zum heutigen Tag darüber hinaus nicht groß noch unter die Augen gekommen ist. Anfang des Jahres 2011 erschien auf dem britischen Label Mad School ein wunderschöner Label-Sampler New Blood 011, also neues Blut für dieses Jahr, und darauf fand sich dieser New Age-Titel Remember the Lights. Davor habe ich Mode Selector gespielt mit dem Titel Blue Clouds, der aus meiner Sicht einer der wirklich absolut besten Club-Tracks des Jahres 2011 ist. Viele heben auch das dazugehörige Album der beiden Berliner Monkey Town in ihre Bestenliste. Das tue ich wohlweislich nicht. Mir persönlich nämlich ist es insgesamt zu zerrissen und alleine schon die unglaublich umfangreiche Liste der Gäste zeigt die ganze Schwierigkeit, wenn man in diesen Zeiten, in diesen Tagen Musik machen möchte. Alles liegt vor einem. Um Nina Hagen zu zitieren, alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. Insofern drifteten Mode Selector mit Tom York zum Beispiel von Radiohead oder auch Miss Platinum in alle nur erdenkbaren Stilrichtungen. Und das wurde mir persönlich am Ende des Tages dann etwas viel und hatte für mich nicht so den wirklich roten Faden. Aber sei es drum. Wir haben sie gehört, Mode Selector mit Blue Clouds. Meine Single des Jahres kommt von einer fünfköpfigen Band aus Manchester, die man vielleicht mit den üblichen Vents und Abers, mit den Foals vergleichen kann, in deren Musik sich Anklänge an die Minimal-Musik finden, an Prog-Rock sicherlich und durchaus auch an Dancefloor-taugliche House-Grooves. Wie sie das alles in bisweilen 3-3,5 Minuten unterbekommen, ist ihr Geheimnis. Für meine Begriffe auf jeden Fall funktioniert das bei den Dutch Uncles ganz fantastisch. Insbesondere im Titeltrack ihres diesjährigen Albums Cadenza. Mein Popsong, wenn man so will, des Jahres. Danach das Comeback des Jahres. what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. Ich hatte von diesem Album der amerikanischen Band The Rapture, als es nach meiner Erinnerung im Spätsommer erschien, Titel In the Grace of Your Love, gerade daraus gehört, How Deep Is Your Love, nichts, aber auch wirklich gar nichts erwartet. Denn es gab personelle Umbesetzung innerhalb der Band und House of Jealous Lovers, diese unfassbare Club- und Diskothekenhymne aus dem Jahr 2003, wie sollte die auch nur ansatzweise zu übertreffen sein? Umso größer war meine Überraschung, als ich vom ersten bis zum letzten Ton bei diesem Album das pure Vergnügen und die reine Faszination empfand. Das hat Drive, das hat Schmiss, das hat all die Qualitäten, die ich nun schon seit Jahren im Grunde auf den allermeisten Veröffentlichungen des ehemaligen New Yorker Hip-Labels DFA, wo The Rapture erneut erschienen sind, vermisst habe. Ein großartiges Album, für mich Comeback des Jahres. Ich habe es an anderer Stelle zur früheren Zeit in diesem Monat auch zu meinem Album des Jahres erkoren. Aber das ist nun mal so, Wassermann, wir sind unstete Figuren. Frag uns im Dezember 5-mal nach unserem Lieblingsalbum und erst so um die Weihnachtszeit haben wir uns dann endgültig festgelegt. Deshalb hat sich in letzter Sekunde noch ein anderes Album an The Rapture millimeterweise vorbeigeschoben, welches mein Album des Jahres ist, auf das ich später noch zu sprechen komme natürlich. Der 11. März 2011, die Nuklearkatastrophe in Fukushima, Japan. Ein Ereignis, das uns alle noch über dieses Jahrhundert natürlich hinaus in Erinnerung bleiben wird, wobei ich natürlich davon ausgehe, dass wir das dann nicht mehr leibhaftig in Erinnerung haben werden. Das ist natürlich klar. Ich rede hier von uns als der Menschheit insgesamt. Also bitte keine falschen Hoffnungen machen. Irgendwann ist natürlich Schluss. So. Ich will hier gar nicht zu spaßig werden. Im Nachgang dieser unfassbaren Katastrophe haben sich zahlreiche Beat-Wissenschaftler aus wirklich aller Welt zusammengetan und das Band der Freundschaft mit Japan initiiert. 50 Tracks, die man im Internet herunterladen konnte, zu einem Preis, den Mann, Frau selber wählen konnte. Nach meiner Erinnerung 10 Euro Minimum. Und mit diesem Geld wurden Opfer der Katastrophe unterstützt. 50 Tracks, Code 9 war dabei, viele, viele andere. Unter anderem auch ein Mann, der für mich eine der interessantesten Figuren des abgelaufenen Jahres sowieso ist, der auf unglaublich vielen Compilations unterschiedlicher Machart auftauchte. Er ist, wenn man so will, so etwas wie das Chamäleon des Jahres. Stilistisch auch innerhalb eines einzigen Tracks kann er die Farbe ständig ändern und kommt am Ende anders raus, als er zu Beginn in den Track reingegangen ist. Eine faszinierende Figur aus London. Ich rede von Om Unit und seinem Beitrag hier namens Lavender auf Nihon Kitsuna. So hieß diese 50-Track-Compilation. Tom Unit, die Qualitäten dieses Mannes sprechen sich herum. Wer sich von euch für ihn nähergehend interessiert, die Online-Ausgabe des amerikanischen Magazins Accelerator, das schreibt sich in den Buchstaben XLR, dann Ziffer 8, dann R wieder. Accelerator bietet einen einstündigen, frei downloadbaren Mix aktuell in ihrer Schlussausgabe von 2011 von eben Om Unit, innerhalb des Mixes er sogar auf den alten Drum and Bass Klassiker von Adam F. Circles eingeht. So viel mal zu Om Unit. Ich möchte nicht jeden Track hier mit irgendeinem Superlativ versehen. Gleichwohl, Mark E. muss mit seinem Album Stonebreaker zwingend hier auftauchen. Thank you. Schon seit längerer Zeit ist zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht heraus im House- und Techno-Kontext so etwas wie eine Entschleunigung zu beobachten, die ganz sicherlich nicht ein typisches Merkmal des Jahres 2011 ist, sich in diesem Jahr aber fortgesetzt hat. Viele Tracks pendeln sich überraschend langsam ein, irgendwo bei 100 Beats pro Minute. Und ein Name, der in diesem Jahr, in diesem Zusammenhang immer wieder als Referenz fiel, war eben der des hier gerade gehörten Mark E., der meines Wissens aus Birmingham kommt und in diesem Jahr ein wirklich wunderschönes Album namens Stonebreaker veröffentlicht hat. Und wenn ich gerade Oranges gespielt habe, dann ist das noch einer der schnelleren Titel dieses Albums. Überhaupt war in diesem Jahr so ein Begriff wie Slow Dancing, also langsam tanzen, einer, der mir bei zahlreichen Aufnahmen immer wieder auf der Zunge lag. Man vergleiche zum Beispiel auch eine ganze Reihe von Aufnahmen von Nicolas Jahr, den ich, wenn ich es eben schaffe, auch noch spielen möchte in dieser Sendung. Zunächst aber ein ganz kleiner Abstecher in Richtung schmutzige Hausmusik. Wirklich dirty, voller Reibung. Nicht umsonst heißt der Titel, den ich spielen möchte, Distortions. Er hat mich sehr fasziniert, stammt von einem Album, das ich persönlich nicht ganz so hoch ansiedle wie das allererste von Martin Dijkers aus den Niederlanden. Er, der inzwischen meines Wissens in Washington in den USA lebt und mit dem ich, worüber ich mich tierisch gefreut habe, in diesem Jahr einen persönlichen Kontakt knüpfen konnte. Nicht, weil ich mich da jetzt unheimlich gedrängt hätte, aber Martin hatte mir, wie vielen anderen Journalisten vermutlich auch, eine Aufnahme als Download-Link zukommen lassen und ich konnte die Datei aus irgendwelchen Gründen nicht entpacken, schrieb ihn dann an und dann entwickelte sich über 10 Tage ein recht intensiver E-Mail-Austausch und der Mann wurde mir immer sympathischer. Ich dachte, meine Güte, der hat so viel zu tun, aber er antwortete mir, erklärte mir alles und am Ende des Tages gelang es mir dann tatsächlich nach der 8. oder 9. Mail und seiner Hilfe die besagten Tracks, ich glaube, es waren welche von Mosca, zu entpacken. Jemand hat den Titel, den ich jetzt spielen möchte, verglichen oder über ihn gesagt, er gleiche dem Outfit einer Clubtoilette morgens um 5:30. Finde ich ein fantastisches Bild über Distortions, einen der Titel, aus meiner Sicht das Highlight, aus dem diesjährigen Martin-Album Ghost People. This tape is supposed to be about love. I guess the distortions of love. A lot of sex and a lot of pleasure and a lot of nothing. We'll be right back. myself in one piece, drying out my body's power. You couldn't be what we wanted you to be, but electricity will keep me warm. I wanted so to be a hummingbird, when I know I can have all of you. But now the garden gate's not open, I don't think I can get through. Live 4. Partikel, Miniaturen, wunderhübsche Kleinode zeichnen das diesjährige Album von Zombie aus, Dedication. Darauf gibt es auch diese wunderhübsche Jungle-Exkursion, die ich da eben gespielt habe. Yes, it's Drum and Bass. Danach kam London Electricity, vor deren Titel Electricity Will Keep Me Warm, zusammen mit der Sängerin Elsa Esmeralda, ich mich einfach nicht verschließen konnte. Ein echter Schambolzen der London Electricity. Das für mich faszinierendste Vinyl läuft hier im Hintergrund langsam aus. Von Sensor and Haste ist mithin mein Drum and Bass, meine Drum and Bass 12er des Jahres. Sie hat einen wunderbaren Elektrofeel, kommt im Halfstep daher, aber nicht ganz so schwerblütig cineastisch wie viele, viele andere Tracks, die mich in diesem Jahr so ein bisschen, in Klammern D-Bridge, dann am Ende doch ermüdet haben. Und diese Nummer hier hat darüber hinaus sogar einen Dancefloor-Touch, den man nicht unterschätzen sollte. Sensor and Haste mit The Place. Auch gut, wo wir gerade bei dem Thema sind, eine Nummer so aus der Sommerzeit, früher Sommer, die Brooks Brothers mit Beautiful und Robert Owens. Wunderschöner, euphorischer Track, die Brooks Brothers mit Beautiful und der Hauslegende Robert Owens am Gesang. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, gleich noch hier weiter mit dabei zu sein. Wir stehen relativ kurz vor den Infos hier auf 1Live und nehmen bis dahin noch die Dubstep-Prinzessin Katie B mit. Bis gleich. Mit Peter Neuhaus um Mitternacht. Anschlagsserie gegen Christen in Nigeria. Unfreiwillige Spenden nach Hackerangriff und das Wetter auch morgen grau und relativ mild mit bis zu 11 Grad. Bei Bombenanschlägen auf Kirchen in Nigeria sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Die radikal-islamische Boko Haram hat sich dazu bekannt, mehrere Attentate verübt zu haben. Allein bei einem Anschlag auf eine katholische Kirche in der Nähe der Hauptstadt Abuja starben mehr als 30 Christen. Martin Adolfs berichtet. International werden die Angriffe auf Weihnachtsmessen in dem westafrikanischen Land verurteilt. Der Vatikan sprach von blinder Gewalt, die den Hass zwischen den Glaubensgemeinschaften in Nigeria schüre. Präsident Wolf schrieb in einem Beileidstelegramm an die Regierung in Abuja, die feige Gewalt sei von keiner Religion gedeckt. Nigerias Bevölkerung ist zur Hälfte islamischen und zur Hälfte christlichen Glaubens. Die militante Islamistengruppe Boko Haram bekannte sich zu mindestens 3 Anschlägen auf Kirchen. Anhänger der Aktivistengruppe Anonymous haben offenbar Daten eines US-Sicherheitsunternehmens geknackt und dadurch Geld an Wohltätigkeitsorganisationen überwiesen. Die Hacker verschafften sich nach eigenen Angaben Zugang zu Kreditkartendaten mehrerer Kunden der Firma. Darunter seien zum Beispiel das US-Verteidigungsministerium oder Technologiekonzerne wie Apple und Microsoft. Die betroffene Sicherheitsfirma teilte bisher lediglich mit, dass Server und E-Mail-Accounts blockiert wurden. Trotz des Großbrandes in einem Bottroper Busdepot können in den nächsten Tagen Linienbusse in Bottrop und Gladbeck fahren. Nach Angaben eines Sprechers der Vestischen Straßenbahnen sind vorerst genug Busse aus einem anderen Betriebshof einsatzbereit. Wir arbeiten zurzeit daran, einen Notfallplan zu erstellen, der dann nach den Ferien in Kraft tritt. Wir haben noch jetzt Fahrzeugreserven, weil wir Gott sei Dank Schulferien haben. Bei dem Feuer heute in Bottrop sind fast 70 Linienbusse zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. Das Rätsel um den Lichtschweif, der Heiligabend über Deutschland zu sehen war, ist offenbar geklärt. Die Europäische Weltraumbehörde ESA geht davon aus, dass es Teile einer Sojus-Rakete waren, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht sind. Die russische Rakete hatte vergangene Woche 3 Astronauten zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Ein Teil des Triebwerks wurde anschließend als Weltraumschrott von der Kapsel abgetrennt. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht vereinzelt noch leichter Regen, die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad. Der zweite Weihnachtstag bringt viele Wolken und ein paar Regentropfen. Zum Nachmittag gibt es aber auch mal hellere Stellen am Himmel. Die Höchstwerte in Hagen und Erkelenz 10 Grad, Bünde kommt auf 11 Grad. Am Dienstag wird's wolkig, aber trocken, dazu 7 bis 9 Grad. Stauschau. Zwei Meldungen. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Bad Alsen und Rehren nach einem Unfall gesperrt. Und die A45 Gießen Richtung Hagen ist zwischen Willensdorf und Siegen Süd auch nach einem Unfall gesperrt. Voraussichtlich noch eine halbe Stunde. Im Moment gibt es 1 Kilometer Stau. Unser Tipp: weicht ab Willensdorf aus über die U23. Eins live. 4. Bilder einer Ausstellung hier bei 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ein Blick zurück, stark subjektiv geprägt natürlich, ins Jahr 2011. Und da erlaube ich mir an dieser Stelle mal erneut auf das im Lauf der Sendung schon einmal angesprochene Phänomen der Sprache zurückzukommen, mit deren Hilfe wir gewissermaßen die Realität ja versuchen zu bewältigen, aber letztendlich natürlich auch zu kreieren, zu schaffen. Sprache kann so viel. Was haben Atomkraftwerke, Bahnhöfe, Regierungen und Banken gemeinsam? Sie wurden im abgelaufenen Jahr stärker als womöglich zuvor, zumindest in ihrer Gesamtheit, einem sogenannten Stresstest unterzogen. Stresstest von der Deutschen Gesellschaft für Sprache zum Wort des Jahres auserkoren. Was meint Stresstest? Die besagten Institutionen, Bauten werden theoretisch in die undankbarste oder in die schlimmste anzunehmende Situation hineingedacht, um dann zu überprüfen, ob sie der Stand halten, gegebenenfalls. Die Frage ist natürlich auch bei uns Säugetieren, Lebewesen anzuwenden. Auch hier wäre zu fragen, sollte nicht hin und wieder mal ein Stresstest, sollten wir den nicht selber an uns mal vollziehen, um festzustellen, wie sieht's denn aus? Geht's denn noch? Musikalisch gesprochen, gibt es eine Musik, mit deren Hilfe man das sehr gut machen kann. Sie überhäuft uns mit Informationen, sie knallt uns die Bits nur so um die Ohren. Sie kommt mit Signalen, schießt gewissermaßen aus allen Rohren und wir müssen für uns prüfen, halten wir das aus. Der Beat Science Track des Jahres aus meiner Sicht kommt von Hudson Mohawk und heißt Thank You. 1Live 4. Ich hatte in diesem Jahr 2011 dieses wonky Nintendo übermäßige Geklimper eigentlich hinter mir lassen wollen. Und dann erschien das Debütalbum von Rusty, aus dem wir gerade Musik gehört haben, Glass Swords betitelt. Und das war auf eine Art komprimiert, Elemente aus Funk, der amerikanischen Hip-Hop-Variante Crunk, Dubstep, R&B und spuckte so grandiose Titel aus wie den gerade gehörten. Ich glaube, ich habe Surf gespielt. Also da bin ich wirklich, wie sagt man, vom Tisch oder aus den Socken gewesen. Absolut positiv überrascht, und so ist am Ende dieses Jahres Rusty mit seinem Album Glass Swords in meinen persönlichen Top 3. Neben The Rapture, die wir schon gehört haben, jetzt fehlt eigentlich nur noch mein persönliches Album des Jahres, das habe ich hier. Hey, old man, how many times we got? Eine wunderbare, auf magischer Art und Weise schwerelos wirkende, nennen wir es, Psychedelic Folk Singer-Songwriter Platte von Kurt Weil, die im März dieses Jahres erschien, Smoke Ring for My Halo, die mich durch alle sentimentalen Anflüge meines kleinen Lebens in 2011 begleitet hat, und davon gab es einige. Mein Soundtrack gewissermaßen zum Abschied. Das ist ein weiter Begriff. Zwei Menschen können Abschied voneinander nehmen, sehenden Auges, um fortan eigene Wege zu gehen. Solche Abschiede können sehr wehtun. Es gibt aber auch Abschiede, wenn man so will, für immer. Wenn ein Mensch aus der unmittelbaren Nähe, ein Wegbegleiter, stirbt. Für mich, ich will hier gar nicht groß persönlich ausholen, war es in diesem Jahr so. Trotzdem sei das angemerkt, dass es Zeiten gab, in denen ich öfter an Gräbern gestanden habe, als auf irgendwelchen Partys zu stehen. Ich vermisse meinen besten Freund Roger Tresch, der nach langer, schwerer Krankheit gestorben ist, den einige von euch sicherlich kennen werden. Ein bekannter Kleinkünstler, der als Musiker und auch als Autor durch alle nur denkbaren Kneipen, Clubs, Toiletten Zeit seines Lebens gezogen ist. Rest in Peace, Cesaria Evora, die ebenfalls vor wenigen Tagen erst verstarb. di un cuore perfumato di amore da sognare la sombra di voce ma guardo d'una piccola perfumato assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhando é assim que uma nasce ninho wunderbare Sängerin Cesaria Evora, vor kurzem verstorben, bereits vor 8 Jahren erschien ein Album, auf dem sich eine ganze Reihe von echten Koryphäen aus der Clublandschaft vor dieser großartigen Frau, ursprünglich von den Kapverdischen Inseln kommend, lebend dann im weiteren Verlauf ihres Lebens in Paris verneigt hatten. Aus diesem Album Club Sodade, Cesaria Evora, habe ich einen Track von ihr gespielt, der bearbeitet worden ist von 4Hero. Eine Frau, die übrigens Zeit ihres Lebens immer barfuß auf die Bühne ging, um damit zu dokumentieren, wo sie herkommt, nämlich aus bitterster Armut. Selten war deutschsprachige Musik so präsent, so facettenreich, wie sie sich heute darstellt. Wenn man in die Vergangenheit geht, dann trifft man ganz automatisch auf einen Mann, der da als Pionier bezeichnet werden muss. Wenngleich seine Lieder natürlich schon eine sehr klare politische linke Ausrichtung hatten. Irgendwann im Laufe des Jahres kam ich in die südwestfälische Stadt Schwelm von oben vom Hang, ging nach unten in die Stadt und erfuhr dort, dass in der Oberstadt, wo ich zunächst gewesen war, die etwas betuchteren Leute wohnen und dass eben diese Oberstadt, die genau auch so genannt wird, die Vorlage sei für ein Lied von Franz Josef Degenhardt, der in diesem Jahr 75-jährig verstorben ist. Ich wusste nicht bis dahin, dass Franz Josef Degenhardt ursprünglich aus Schwelm stammt. Und für mich, der ich sein Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« nun schon Ewigkeiten mit mir herumtrage, um genau zu sein, seit meinen Teenagerjahren, war es ein unfassbares Gefühl, ich muss das einfach mal loswerden, durch eine Häusergegend gegangen zu sein, die gewissermaßen die Vorlage war für eben dieses Lied, das mich mein Leben lang begleitet und dann auch im Übrigen mal wieder eingeholt hatte, als nämlich die inzwischen nicht mehr existierende Hip-Hop-Crew Anarchist Academy »Spiel nicht mit den Schmuddelliedern« in ihren Hip-Hop-Kontext hineinzog. Das war vor einigen Jahren. Hier ist Franz Josef Degenhardt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten.

beenden und auf ein neues Thema zu sprechen kommen, Fehler. Oh, Fehler machen. Auch in diesem Job hier, in dieser vermeintlich leichten Tätigkeit, der muss ja nur so ein bisschen Musik und Regler hoch und runter, können verdammt viele Fehler passieren. Also erstmal natürlich mit den Reglern, ist klar. Dann aber auch bei der Auswahl der Musik. Mir ist ein fürchterlicher Fehler in diesem Jahr passiert. Und der hängt mit einem kleinen Label aus dem Niederrhein-Örtchen Haldern zusammen. Neben dem dort stattfindenden Festival jedes Jahr, das Haldern-Festival, die allermeisten unter euch werden es kennen, gibt es seit einiger Zeit ja auch das Label, Haldern Pop Label. Und die rührigen Leute dort versorgen mich dankenswerterweise mit der Musik, die sie veröffentlichen, schicken mir die zu, bisweilen auch schon mal vorab. Und da hat mich in diesem Jahr eine Postsendung erreicht, aus der ich nichts weiter zog als eine gebrannte CD, nahezu ohne jede Angabe, mit gerade einmal zwei Titeln drauf. Es muss ein schlechter Tag gewesen sein. Ich hörte mir die CD an und befand sie für schlicht und ergreifend nicht gut. Und habe sie auf einen Packen gelegt, den es bei nächster Gelegenheit zu entsorgen galt. Na, so gut, so schön oder so schlecht. Dann kam das Haldern-Festival. Ich ging dorthin, sah die Band, deren CD ich fortgeworfen hatte, und war hin und weg. Und es war nach dem Konzert von Jenny Wilson, das ich in Dänemark gesehen hatte auf einem Festival, für mich ganz persönlich das zweitbeste Konzert, welches ich in diesem Jahr gesehen habe. Die Rede ist von der britischen Folkband Dry the River, die im nächsten Jahr, und damit wagen wir auch schon mal einen Ausblick auf eben das nächste Jahr, ihr Album bei einem sogenannten Major-Label, der Sony nämlich, veröffentlichen wird. Und vorab, das muss irgendein sehr spezieller Deal gewesen sein, diese beiden Titel auf dem Haldern-Pop-Label veröffentlichen durfte. Nun haben wir ja die Weihnachtszeit und da geht es ja auch um Vergebung und solche Sachen, Sünden gestehen. Und dann habe ich bei Stefan Reichmann angerufen in Haldern, habe ihm diese Geschichte, die ich gerade versucht habe, kurz zu skizzieren, auch erzählt. Und in seiner wunderbaren Gnade hatte Stefan Reichmann mir die beiden Titel noch einmal zur Verfügung gestellt. Und nun heißt einer der beiden kurioserweise auch Dead Heads, also tote Köpfe, und nimmt damit unfreiwillig Bezug zu den beiden Titeln, die ich zuvor gespielt habe. Ein wunderschöner Titel von einer Band, bei der ich mir sicher bin, wir werden in 2012 mehr von ihnen hören. Hier ist Dry the River, trockne den Fluss. Dark auditorium, half of the audience sleep. When 20 years of peace fall under the roof of love, and every heart seems to beat like a broken drum. Now like a poet on payday, and I'm not toasting your name or your good health. 11 Verbeugungen oder besser gesagt Inszenierungen oder Übersetzungen vor Wundern der einheimischen Natur hat Dominik Eulberg in diesem Jahr unter dem Albumtitel Diorama veröffentlicht. 11 Titel also, gerade gehört Tanz der Glühwürmchen. Ein Album, das ich wunderbar finde, sein insgesamt 4. melodisch, mit schönen, transigen Rändern, wenn man so will, gut gebaut, gute Strukturen, die Tracks. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass von mir meistgespielte Album im Bereich Techno, wenngleich er die Grenzen dieses Genres auf diesem Album sicherlich eine ganze Reihe von Malen überschritten hat, im Bereich Techno das von mir am häufigsten gespielte Album, Dominik Eulberg, Diorama, daraus gerade Tanz der Glühwürmchen. Den Kontrapunkt zur hektischen und viel diskutierten Betriebsamkeit des Lady Gaga-Albums in diesem Jahr setzte ein Mann, dessen Debütalbum voll war mit eher brüchigen Titeln, in denen die Stille, das Schweigen regierte. Und wenn dann doch etwas mal zu hören war, natürlich war etwas zu hören, dann kamen die Klänge oft ein bisschen pastoral zögerlich daher, ergingen sich am Ende sogar in gospelhaften Momenten. Die Bassballade, initiiert und losgetreten für 2011 von James Blake. Eine neue Musik, sogar chartstauglich, clubtauglich, plötzlich tauchte sie auf. Und im Nachhinein kenne ich eine ganze Reihe von Leuten, die von diesem Album nicht mehr ganz so viel wissen wollen, dabei aber übersehen, dass das Echo, welches dieses Album geworfen hat, bis heute anhält. Es gibt zahlreiche Platten über Jamie Woon bis hin zu Emika und einigen anderen, die ich auch in naher Zukunft noch spielen möchte. Darunter unter anderem ein Produzent namens, bitte jetzt nichts Falsches denken, Klaus aus England, die den Ball, den James Blake initiiert hat, inzwischen aufgenommen und auf ihre Art weiterentwickelt haben. Man kann also einen Rückblick aus der Sicht dieser Sendung natürlich nicht machen, ohne James Blake gespielt zu haben. Für mich die Lokomotive und das zentrale Stück des Albums, auch wenn der Titel selber bereits aus 2010 stammt, ist natürlich das Feist-Cover Limit to Your Love. Und das möchte ich hier auch spielen. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Young James, James Blake, Musik aus seinem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 2011. Ich konnte in dieser Sendung, ich hatte es fast befürchtet, natürlich nicht alle Titel unterbringen, die ich so in die engere Auswahl genommen hatte, was meinen Rückblick betrifft. Aber ich habe von vornherein schon gedacht, niemand schlägt dich tot, wenn du das am nächsten Sonntag, dem 1. Januar, zumindest in Teilen, dann auch noch tust, so hier und da nochmal schüchtern zurückblickst. Von daher will ich hier auch gar keinen Stress machen und mich hier irgendeinem Stresstest jetzt selber am Ende noch unterziehen, sondern einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wie geht es weiter mit uns? angesichts der Diktatur der Finanzmärkte, der Bankenkrise, der Eurokrise, wie geht es weiter mit Deutschland, mit Europa? Erwartet bitte nicht, dass ich darauf eine schlüssige Antwort habe. Die Musik, soweit mir bekannt, im Jahr 2011 hatte sie auch nicht. Aber meine Erfahrung sagt mir, wenn du vor einem Problem stehst, vor einer Frage, die du nicht lösen kannst, geh hin zu deinen finnischen Freunden. Die verbringen ihr Leben in nahezu kompletter Dunkelheit und haben von Natur aus mehr Zeit, über die Dinge nachzudenken. Und so möchte ich diese Sendung beschließen mit einem Uralt-Titel von einem Mann, den ich auch dann bewundere, wenn er wie in diesem Jahr mal keine Platte veröffentlicht. Bereits in den 90er Jahren, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, hat Jimmy Tenor sein Album Europa veröffentlicht. Und das ist natürlich instrumental gehalten. Der wahre Künstler sieht zu, dass wir alles nur Denkbare hineininterpretieren können und auch sollen. Und so möchte ich schließen mit eben dem Titeltrack dieses Albums Europa. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Liebe und Gute weiterhin, was Weihnachten betrifft. Alles Gute für den Übergang natürlich ins neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in alter und neuer Frische wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao, ciao.